sicherlich gleich dazu. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich möchte alle herzlich begrüßen heute Morgen beim Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung in unserem Haus hier. Ganz herzlich möchte ich unsere Gäste aus Kolumbien begrüßen. Mildred und Ilva, die sich sicherlich gleich auch einmal selber noch mal vorstellen, welche Rolle sie in der Kooperative spielen, die unseren leckeren Hamm-Kaffee produziert. Ustedes seguramente se van a presentar ahora después, como ustedes son los que hacen el buen café que venden acá en Hamm. Sería muy interesante, interesante saber qué papeles llevan en la cooperativa. Wie lecker der Kaffee ist, lässt sich, glaube ich, auch daran ablesen, wie gut er sich hier in Hamm auch verkauft. Wir sind seit September 2001 mit dem Hamm-Kaffee auch in Hamm vertreten und haben seitdem 6 Tonnen Kaffee. 6 Tonnen? 6 Tonnen vom Hamm-Kaffee. Alleine von dem Hamm-Kaffee hier in Hamm verkauft. Ellos están acá representando ese café y han vendido hasta ahora 6.000 toneladas de este café. Así que muy bien. Paula, ich habe es nicht auswendig gelernt. Wie viele Päckchen sind das? 24.000. 24.000 Paketes. Así que es el café que más se vende del resto. Herzlich willkommen auch Stefanie Hoppe, die uns dieses Gespräch ermöglicht, indem sie dolmetscht. Ja, ja. Und mein Name ist Claudia Kasten, ich bin Regionalpromotorin für die Region Hamm und Hellwig, teile mir die Stelle mit der Ulrike Sturm. Genau, auch von mir herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und, der Markus kommt gleich dazu, ist unser dritter Kollege. Markus. Es lo que llevan acá ese puesto regional para el mercado justo, para el comercio. Ya van en última vez. Dos señoras, ella y él, se coordinan. Und vielleicht zum Ablauf, gleich wird noch unsere Bürgermeisterin, die Monika Simshäuser, kommen. Sie ist allerdings noch auf einen anderen Termin und verspätet sich entsprechend ein wenig, wird aber auf jeden Fall noch vorbeikommen. Wir hatten uns so überlegt, dass wenn sie da ist, dass wir einmal ein gemeinsames Foto machen mit allen. Ja. Und bis dahin vielleicht eine Vorstellungsrunde, dass wir alle wissen, wer hier mit am Tisch sitzt. Und nach dem Foto unser Gespräch und die Kooperative und vor allen Dingen die wichtige Rollen von Mildred und Ilva kennenlernen. Und dann so ab 12, Viertel nach 12 in eine etwas lockere Runde kommen. Markus hat ein ganz tolles Frühstück vorbereitet, sodass wir dann noch mal intensiver miteinander sprechen können in gemütlicher Atmosphäre. Sehr gut. Bueno, va a venir después la alcaldesa, está un poco atrasada porque tiene otro compromiso. Y la idea es entonces, hasta que ella venga, hacer una pequeña vuelta de presentación para que sepan que mujeres están acá presentes. Con la alcaldesa vamos a hacer una foto, por supuesto. Y después una charla con ustedes sobre el trabajo que llevan con respecto al tema de ustedes en la cooperativa y el tema de equidad. Y después Marcos a las 12:00 preparó una pequeña almuerzo, desayuno para nosotros, como nos hemos visto, y ahí podemos reunirnos también y entrar en preguntas. Así que tenemos acá el tema hasta la 1:00 más o menos. Ese es el plan para hoy. Ganz kurz, Rainer, hast du noch 5 Minuten? Gut, weil Monika Simshäuser ist noch unterwegs. gib uns bitte ein Zeichen, wenn es bei dir eng wird. Und dann, ja, würde ich einfach sagen, gehen wir vielleicht so rum, dass unsere beiden Gäste kennenlernen, mit wem sie am Tisch sitzen. Und dann konzentrieren wir uns voll und ganz auf Kolumbien. Ja. Gut. Empezamos la vuelta de presentación. Bueno, a mí ya me conocen. Ich bin bekannt, aber... Nicht allen am Tisch. Ach so, ja, okay. Dadurch, dass ich 2019 hier war mit Jean Sun, also der auch eine in der Geschäftsführung ist von der Ecosphere, habe ich das Gefühl, mich kennen hier alle, weil es hier so schön war. Stefanie Hoppe ist mein Name. Ich habe bis 2018 bei dem katholischen Hilfswerk Adveniat in Essen gearbeitet, als Referentin unter anderem für Mexiko, das ist so mein Herzensland, und für den dortigen Kaffee schlicht's auch. Und bin seit 2018 im Ruhestand, aber wie Sie sehen, im Unruhestand. Habe also jetzt schon zum zweiten Mal wirklich das große Vergnügen gehabt, Menschen von Red El Cosiera zu begleiten. Dieses Jahr eben die beiden Damen unter diesem Thema Geschlechtergerechtigkeit. Das ist also unsere letzte große Station hier. Wir waren in Hagen, wir waren in Herne, überall da, wo Städte mit dem fairen Kaffee unterwegs sind und eben auch, ich sage mal, sehr bewusst unterwegs ist, vom Bürgermeister bis zu Schulen, bis zur Verwaltung, und haben dort Gespräche geführt. Und Mildred vor allen Dingen, die ja Qualitätsprüferin ist bei der Kooperative, hat auch Kundenkontakte neu aufgetan. Ne? Das Geschäft muss laufen, muss brummen, und ich freue mich einfach, Sie begleiten zu können. Vielleicht das so ganz kurz. Ja, ich bin Anna. Ich habe gerade mein Abitur gemacht und ich bin jetzt hier, weil ich mich dafür interessiere, einen Freiwilligendienst zu machen in Kolumbien. Und genau, also geht jetzt einfach darum, ein bisschen die Leute kennenzulernen. Ich habe den Kontakt über Stefanie. Hi, ich bin Annerike Meyer. Ich bin stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hamm seit Oktober und arbeite da mit Uta Weichenberg zusammen und freue mich sehr, dabei zu sein heute. Ich bin Dorothee Borowski und Mitarbeiterin hier im Fuge Weltladen und im Büro. Ja, hallo, ich bin Regina Schumacher-Goldner. Ich habe die Gründung von Fuge hier in der Stadt von Anfang an verfolgt, in unterschiedlichen beruflichen Positionen. Und jetzt bin ich hier für den internationalen Club in Hamm. Der betreut 5 Partnerstädte von Hamm, unter anderem Mazatlán, Mexiko. Das ist so die nächste Stadt zu Kolumbien. Aber immerhin, wir sind schon mal unterwegs in der Welt. Paula Sutars, und ich leite seit praktisch Anfang an den Weltladen von Fuge. Wie viele Jahre ist das jetzt, Paula? Wir haben nächste 24 Jahre. 24 Jahre. Mein Name ist Renate Brakelmann. Ich bin im geschäftsführenden Vorstand von Fuge, ehrenamtlich tätig. Hauptberuflich bin ich Lehrerin hier ganz in der Nähe an einer Realschule. Und da verkaufen wir auch ganz viele fair gehandelte Produkte. Noch keinen Kaffee, den trinken immerhin die Kollegen im Lehrerzimmer. Aber halt ganz viel Schokolade. Und ich versuche halt den Kindern beizubringen oder nahezubringen, wie wichtig fairer Handel ist. Und wir unterstützen auch ein Partnerschaftsprojekt, allerdings in Brasilien, aus der Stadt, wo Markus herkommt, in Recife. Mein Name ist Barbara Brune und ich bin auch hier im Vorstand tätig. Und kaufe auch immer ordentlich im Weltladen ein. Paula freut sich immer, wenn ich komme. Und ist auch ganz viel mit allen Schulen. Ja, okay. Du hast Fairtrade. Ja, ich komme aus Velva, das ist ein kleiner Ort, der zwischen Soest und Hamm liegt, und haben es geschafft, dass jetzt auch Velva Fairtrade Town wird und auch faire Produkte verkauft. Ja. Und ich muss mich auch noch eben vorstellen. Ich bin Claudia Wegener. Ich arbeite sehr viel mit Medien und Frauen und bringe anderen auch gerne bei, wie man so ein Mikrofon benutzen kann. Jetzt möchte ich erst noch in die Runde fragen, ob das okay ist mit allen anwesenden Damen, dass wir das auch im Internet publizieren. Dankeschön. Denn die Aufnahmen werden dann im Internet archiviert und sind frei zur Verfügung. Man kann sie auch nicht hören. Absolut. Sehr gut. Ich werde den Link gerne schicken. Ja, super. Hasta se pone escuchar en Colombia. Aprender lengua. Da müssen wir jetzt ein bisschen Deutsch lernen auf die letzten Tage. Beziehungsweise Sie haben ja auch das Originalgespräch dann in Spanisch. Mit dem Blinden nochmal der Link. Oh, pone escuchar en Colombia.